Das Imperium Konstantins des Großen. Siegeszug des Christentums. Römisches Reich, 312 nach Christus. Es ist die Nacht vor der entscheidenden Schlacht Konstantins gegen seinen Erzfeind Maxentius. Der Kaiser schläft unruhig. Doch es ist nicht die Anspannung vor dem nahen Waffengang, sondern eine Vision aus Rauch und Feuer, aus der die Stimme eines mächtigen Gottes zu ihm spricht, die ihm den Schlaf raubt. Aus dem Nichts erscheint Konstantin ein riesiges Kreuz. Dann spricht die Stimme erneut zu ihm: In hoc signo vinces. In diesem Zeichen wirst du siegen. Der Gott der Christen, einer bis dato im Römischen Reich verfolgten Minderheit, weist den Kaiser an, unter seinem Zeichen zu kämpfen und verspricht ihm dafür den Sieg. Gleich nach Tagesanbruch macht sich Konstantin auf, seinem Gefolge von der gewaltigen Vision zu erzählen. Er beauftragt die besten Handwerker aus Gold und Edelsteinen, ein prachtvolles Kreuz anzufertigen, auf dem die Initialen Jesu Christi zu lesen sind. Unter diesem Zeichen zieht er mit seinem Heer ins Feld und geht, wie ihm in der Nacht verheißen, als strahlender Sieger aus der Schlacht an der Milvischen Brücke hervor. Geboren wird Konstantin, der mit vollem Namen Flavius Valerius Constantinus heißt, zwischen 275 und 280 nach Christus, als Sohn des Offiziers Constantius Chlorus und dessen Ehefrau Helena in Naissus in der Provinz Moesien, dem heutigen Serbien. Über die Herkunft seiner Mutter, manche Chronisten behaupten, sie sei eine Stallmagd gewesen, und die Jugend Konstantins ist kaum etwas überliefert. Was wir zuverlässig wissen, ist, dass Konstantin eine militärische Ausbildung genossen und vielleicht sogar einige Zeit am Hof Kaiser Diokletians in Nikomedien, der heutigen Türkei, gelebt hat. Als dieser im Jahre 305 nach Christus sein Amt niederlegt, zieht der junge Konstantin zu seinem Vater nach Britannien. Seit dem Ende des dritten nachchristlichen Jahrhunderts wird das römische Imperium in einer Viererherrschaft, der sogenannten Tetrarchie, regiert. Zwei Kaisern, die den Titel Augustus für sich beanspruchen, unterstehen zwei Mitkaiser, die beiden Cäsaren. Im Jahr 293 nach Christus wird auch Konstantins Vater zum Cäsaren ernannt und ist damit einer der mächtigsten Männer im Reich. Doch die Zeiten sind unruhig. Das römische Imperium steckt in einer tiefen Krise, denn die vier Regenten sind sich keineswegs einig in der Frage, wie das Reich zu regieren sei. Ein jeder versucht durch Intrigen, aber auch durch offene Fäden so viel Macht wie möglich auf sich zu vereinigen. Aber nicht nur im Innern brodelt es. Auch der Druck auf die Grenzen des Imperiums wächst. Im Norden sorgen Franken, Goten und Alemannen für Unruhe. Und im Osten wächst mit dem zweiten persischen Großreich ein mächtiger Gegner heran. In dieser Krisensituation stirbt im Jahr 306 nach Christus Konstantins Vater. Seine Truppen rufen daraufhin den jungen Konstantin zum Augustus aus. Ein eklatanter Verstoß gegen die tetrarchische Ordnung. Galerius, der Augustus im Osten des Reichs, gesteht ihm zwar den Titel eines Cäsaren zu, legitimer Augustus im Westen aber ist Severus. Auch wenn Konstantin damit alles andere als zufrieden ist, begnügt er sich zunächst mit dem Cäsarentitel. Sein ganzes Bestreben aber gilt der Festigung seiner Machtposition und dem Erlangen der Alleinherrschaft. Um diesem Ziel näher zu kommen, verstößt er im Jahr 307 nach Christus seine Frau Minerva, die Mutter seines Sohnes Crispus, und heiratet Fausta, die Tochter des mit Diokletian zurückgetretenen Augustus Maximian. Dieser erhebt seinen frischgebackenen Schwiegersohn kurzerhand zum Augustus und verschafft ihm damit die Legitimation, die ihm zwei Jahre zuvor Galerius verweigert hatte. Erneut steckt das Reich in einer tiefen Krise. Ein jahrelanger blutiger Bürgerkrieg entbrennt, an dessen Ende Konstantin allein über das Römische Reich herrschen wird. Doch zunächst wird auch Maximian selbst Opfer der Wirren, die er mit angestoßen hat. Im Jahr 310 nach Christus lässt Konstantin diesen, weil er ihn der Intrige bezichtigt, ermorden. Im selben Jahr erobert er ganz Spanien. Konstantins Einfluss wächst zusehends. Als Galerius, der Augustus im Osten, 311 nach Christus stirbt, tritt ein neuer Widersacher auf den Plan. Konstantin muss sich zunehmend mit seinem Schwager Maxentius auseinandersetzen, der ebenfalls nach der Augustuswürde strebt. Er geht sogar so weit, in Rom die Statuen Konstantins umstürzen und zerstören zu lassen. Ein Affront, der einer Kriegserklärung gleichkommt. Konstantin reagiert. 312 nach Christus überquert er mit seinen Truppen die Alpen und zieht gegen Rom. Zunächst scheint die Lage schwierig. Nicht nur, dass er über deutlich geringere militärische Ressourcen als sein Schwager verfügt, sondern auch die ausgezeichneten Befestigungsanlagen der italischen Kapitale bereiten ihm Grund zur Sorge. Schließlich kommt es dann aber doch ganz anders als erwartet. Maxentius verlässt die schützenden Mauern Roms, um seinem Widersacher vor der Stadt die Stirn zu bieten. Denn ein Orakel hat ihm geweissagt, die Feinde Roms würden hier den Tod finden. Der entscheidende Kampf findet am 28. Oktober 312 bei der Milvischen Brücke am Tiber statt. In der Nacht vor der Schlacht erscheint Konstantin im Traum der Gott der Christen und veranlasst ihn, unter dem Christogramm Chiro in den Kampf zu ziehen. Wie vorausgesagt, gelingt Konstantin ein überragender Sieg. Die Truppen des Maxentius können Konstantins Soldaten nichts entgegensetzen. In wilder Panik versuchen sie, hinter die schützenden Mauern Roms zu fliehen. Ihr Anführer Maxentius stürzt bei dem dabei entstehenden Tumult in den Tiber und ertrinkt. Nach dem Sieg über seinen Erzrivalen zieht Konstantin in Rom ein. Doch er verzichtet auf einen Triumphzug zum Kapitol und auf Opfer für Mars und Jupiter. Konstantin agiert bedächtig. Er bemüht sich um die Anerkennung der herrschenden Eliten, und das mit Erfolg. Denn der römische Senat erkennt ihn an und proklamiert ihn gar zum Maximus Augustus, dem ranghöchsten Augustus im Reich. Ein Amt, das Konstantin zwar stets angestrebt hat, das gleichzeitig aber den nächsten Konflikt heraufbeschwört. Licinus, der Augustus im Osten, ist nicht bereit, Konstantins Oberhoheit ohne weiteres zu akzeptieren. Doch der Sieg an der Milvischen Brücke ist für das römische Imperium nicht nur politisch von Bedeutung. Konstantin fühlt sich seither den Christen und ihrem Gott, unter dessen Zeichen er siegte, eng verbunden. Vorbei sind die Jahre der Unterdrückung und Verfolgung. Unter der Ägide Konstantins kann sich das Christentum freier entfalten denn je. Es beginnen Jahre der kaiserlichen Protektion und Förderung. Vor allem Bauwerke stiftet der Kaiser den christlichen Gemeinden. So entstehen beispielsweise Kirchen wie die Laterans- und die Petrusbasilika in Rom. Auch Kirchengut, das in den Jahren der Verfolgung konfisziert wurde, wird unter Konstantin zurückgegeben. Im Jahr 313 kommen Konstantin und Licinus in Mailand zusammen, um Absprachen bezüglich der Politik im Reich zu treffen. Noch sind beide auf einen Ausgleich bemüht. Und so gibt Konstantin Licinius seine Halbschwester Constantia zur Frau. Ein wichtiger Punkt in diesen Gesprächen ist die Religionspolitik. Schließlich verabschieden die beiden Augusti das sogenannte Mailänder Toleranzedikt, dass das Christentum den anderen Religionen im Römischen Reich gleichstellt und den Christen die freie Ausübung ihrer Religion zusichert. Es handelt sich bei diesem Edikt aber keinesfalls um eine Bevorteilung der christlichen Religion, sondern um eine Gleichstellung mit den traditionellen Kulten. Der Christengott wird quasi zu den traditionellen römischen Gottheiten hinzuaddiert. Zur Staatsreligion wird das Christentum erst Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts unter Kaiser Theodosius I. Obgleich Konstantin den christlichen Glauben fördert, bekennt er sich lange nicht öffentlich zum Christentum. Ob er sich selbst mit dem neuen Glauben identifiziert oder aus politischem Kalkül heraus handelt? Daran scheiden sich bis heute die Geister. Unabhängig vom Glauben Konstantins ist seine Religionspolitik für das Christentum von großer Bedeutung, denn er ebnet, ob aus persönlicher Überzeugung oder aus machtpolitischen Gründen, den Weg zum Imperium Romanum Christianum, zum christlichen Römischen Reich. Bald genügt Konstantin der Titel Augustus Maximus nicht mehr. Er allein will die Macht über beide Reichsteile, den Westen und den Osten. Es dauert nicht lange und nach einigen taktischen Intrigen und kleineren militärischen Auseinandersetzungen kommt es 324 nach Christus zum entscheidenden Kampf der beiden Augusti. Der Krieg wird erbittert, zu Wasser wie zu Lande geführt. Schließlich erleidet Licinius am 3. Juli bei Adrianopel eine schwere Niederlage. Kurze Zeit später wird seine Flotte vernichtend geschlagen. Auch das strategisch wichtige Byzanz am Bosporus kann Licinius nicht halten. Nach zweimonatiger Belagerung nehmen Konstantins Soldaten die Stadt ein. Ähnlich wie Jahre zuvor an der Milvischen Brücke soll Konstantin auch hier im Traum Instruktionen vom Gott der Christen erhalten und daraufhin gesiegt haben. Trotz dieser schweren Rückschläge gibt Licinius die Kaiserwürde noch nicht verloren. Seine Frau Constantia bittet ihren Halbbruder um das Leben ihres Mannes. Doch ohne Erfolg. Konstantin lässt seinen Rivalen und dessen Sohn Licinianus hinrichten, seine Statuen und Bildnisse zerstören sowie seine Gesetze aufheben. Seit langer Zeit herrscht nun wieder nur noch ein Augustus, ein Kaiser, über das Römische Reich, Konstantin der Große. Als Alleinherrscher fördert er zunehmend das Christentum und lässt zahlreiche Kirchen bauen. Auf ihn gehen unter anderem die Grabeskirche in Jerusalem, die Geburtskirche in Bethlehem und die nicht erhaltene Sophienkirche in Trier zurück. Auch erklärt er im Jahr 321 den Sonntag per Gesetz zum Feiertag. Auf Betreiben Konstantins findet 325 nach Christus das erste Konzil der Kirchengeschichte im Kaiserpalast von Nicäa statt. Mehr als 250 Bischöfe aus allen Teilen des Reiches nehmen daran teil. Konstantin selbst führt den Vorsitz und beeinflusst das Ergebnis der Beratungen entscheidend. Man formuliert ein Glaubensbekenntnis, das fortan für alle Gruppierungen der christlichen Kirche gelten soll. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das für die Christen der Welt bis heute Gültigkeit hat. Doch Konstantin ist nicht nur ein religiöser Erneuerer, sondern auch ein machtbewusster und grausamer Herrscher. Das bekommen im Jahr 326 nach Christus auch seine Frau Fausta und sein ältester Sohn Crispus zu spüren, die er einer Intrige und des Hochverrates verdächtigt. Er lässt beide töten und alles, was an sie erinnert, zerstören. Aber nicht nur durch Taten, sondern auch durch eine neue Metropole will Konstantin seine Machtfülle als Alleinherrscher demonstrieren. Bereits nach dem Sieg über Licinius hat er sich den Platz für sein Nova Roma, sein neues Rom, ausgesucht. An der Stelle des alten Byzanz soll seine Kapitale entstehen, Konstantinopel. Die Gründung der Stadt vollzieht er nach römischer Tradition. Wie viele Kaiser vor ihm schreitet Konstantin beim Gründungsritual die Linie ab, auf der die Stadtmauer errichtet werden soll, und zieht mit einem Speer eine Furche, die die Stadt symbolisch begrenzt. Am 11. Mai des Jahres 330 wird Konstantinopel offiziell eingeweiht. Ein Datum, das der Kaiser von Astrologen und Auguren bestimmen lässt. Aber auch der Gott der Christen soll ihm im Traum Ort und Zeit für seine Stadtgründung genannt haben. Konstantin hat sich aus verschiedenen Gründen für diesen Ort am Bosporus entschieden. Hier liegt die neue Metropole nicht nur im Zentrum seines Imperiums und repräsentiert damit sowohl den westlichen als auch den östlichen Reichsteil, sondern hier kreuzen sich auch der Landweg von Europa nach Asien und der Seeweg vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer. Außerdem ist der gewählte Platz auch unter militärischen Gesichtspunkten überaus günstig gelegen. Konstantin residiert hier von den ständigen Krisenherden an der Donau genauso weit entfernt wie von der Grenze zum Perserreich. Konstantinopel ist eine prächtige Stadt. Konstantin hat in Größe und architektonischer Ausgestaltung bewusst ein Pendant zu Rom geschaffen. Eine herausragende Rolle spielt hierbei, wie in Rom, das Forum. Es ist zur Gänze auf die Repräsentation Konstantins ausgerichtet. Auf der höchsten Erhebung der Stadt lässt Konstantin ein Mausoleum errichten, das er den Aposteln widmet. Das Gebäude soll nicht nur als Grabstätte dienen, sondern auch als Kirche. Die Apostelkirche ist eine der prächtigsten Kirchenstiftungen Konstantins. Auch der Bau der Hagia Sophia wird bereits geplant. Tatsächlich gebaut wird die spätere Palastkirche aber erst unter Konstantins Nachfolger Konstantinus. Die Baupolitik des Kaisers stößt nicht überall im Reich auf Gegenliebe. Man wirft ihm Verschwendung vor und beklagt, dass andere Regionen benachteiligt würden. Mehrfach taucht gar die Anschuldigung auf, Kunstwerke anderer Städte seien geraubt und nach Konstantinopel gebracht worden. Trotz der zahlreichen neu gebauten Kirchen ist das kaiserliche Bauprogramm in Konstantinopel nicht eindeutig christlich geprägt. Der Kaiser achtet darauf, dass die alten Heiligtümer der Stadt Byzanz erhalten bleiben und lässt auch den traditionellen römischen Göttern neue Tempel errichten. Für Konstantin ist es wichtig, dass sich alle Einwohner, Christen wie Heiden, mit seiner Stadt identifizieren können. Letztlich dient das Bauprogramm aber vor allem dem Ziel, die Macht des Mannes zu repräsentieren, dem es gelungen ist, die Alleinherrschaft über das gesamte Imperium Romanum zu erringen. Konstantin der Große. Erst 337 nach Christus, kurz vor seinem Tod, entscheidet Konstantin, sich taufen zu lassen und sich somit öffentlich zum Christentum zu bekennen. Dies ist zur damaligen Zeit nichts Unübliches. Viele Gläubige wählen die späte Taufe aus Angst, die ihnen in diesem Sakrament gewährte Vergebung danach wieder zu verlieren. Ob Konstantin es bisher aus Rücksicht auf seine nichtchristlichen Untertanen oder aus politischem Kalkül unterlassen hatte, sich öffentlich zum Christentum zu bekennen, oder ob er tatsächlich erst am Ende seines Lebens zum Christen aus Überzeugung wird, darüber wird man nie Klarheit erlangen. Fest steht, dass Konstantin bereits wenige Tage, nachdem er die Taufe empfangen hatte, am 22. Mai 337 bei Nikomedia stirbt. Sein Leichnam wird seinem Wunsch gemäß in Konstantinopel in der Apostelkirche beigesetzt. Konstantin ist nicht nur einer der am meisten beachteten, sondern auch einer der umstrittensten römischen Kaiser. Der Widerspruch zwischen dem toleranten, friedfertigen Christen und dem machtbewussten, grausamen Regenten prägt die Diskussion um den ersten christlichen römischen Kaiser bis heute. Unangefochten ist jedoch seine große Bedeutung für das Römische Reich und die Entwicklung des Christentums zur Weltreligion. Doch lassen wir nun die bekannte westliche Hemisphäre hinter uns und wenden uns nach Osten. Indien, ein nie versiegender Quell der Faszination für die Menschen der Antike wie der modernen westlichen Hemisphäre. Auch im dritten nachchristlichen Jahrhundert hat sich nur wenig an der Tatsache geändert, dass der europäische spätantike Westen mit staunenden Augen gen Osten blickt. Rund 500 Jahre nach dem legendären Feldzug Alexanders des Großen, der an den Rand der bekannten Welt zu ziehen glaubte, ist nur wenig über die geheimnisvollen Weiten des riesigen Subkontinents, seine Menschen und seine Kultur bekannt. Nach dem Untergang der Maurya, den Gründervätern des ersten indischen Großreiches im 2. Jahrhundert vor Christus, zerfällt Indien erneut in zahlreiche rivalisierende Kleinstaaten. Und der Nebel der Geschichte senkt sich über die folgenden 5 Jahrhunderte, bis eine neue Dynastie von Maharajas emporsteigt. Die etwa ein halbes Jahrtausend dauernde Periode zwischen dem ersten Großreich, der Maurya, und dem klassischen Indien unter den Gupta geht daher als dunkles Zeitalter in die Annalen der indischen Geschichte ein.